Hallo, ich bin José Aguilavogui und Sie hören Wolfe Radio. Wolfe Radio, der VfL Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Stuttgart beat by North in the complete defense. Hallo liebe Freunde des Wölfe Radio, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe. Ja, wieder mal Europapokalwoche, da gehen wir natürlich ganz gesondert nochmal drauf ein mit Saint-Étienne. Da wartet da der nächste schwere Gegner sozusagen. Gehen natürlich auch auf das Spiel gegen Mainz ein. Da haben wir uns ja ordentlich nach Hause geduselt, das besprechen wir auch. Und das tue ich unter anderem mit Timo, Wolfsblock-User, meistens dann natürlich auch bekannt, die da unterwegs sind. Und mit meinem Wölfe Radio Arena Live Co-Kommentator Jan Schildwächter. Das war wichtig. Mal gucken, was jetzt die Variante ist. Kurz gespielt zu Memedi. Memedi zurück zu Arnold. Dann kommt der Ball reingechippt. Da ist es! Das Tor! Tor für Marcel Tisserand! Super kurze Ecke gespielt. Arnold, der kurz rauslegt auf Memedi. Memedi nimmt Arnold wieder mit. Da kamen die Mainzer nicht zu schnell raus, sodass es kein Abseits war. Arnold bringt eine butterweiche Flanke auf unseren Innenverteidiger. Ja, und der zwar bedrängt, aber so aus guten 4-5 Meter im 5-Meter-Raum. Torwartfrage, weiß ich nicht genau, müssen wir uns vielleicht nochmal anschauen. Aber dann wirklich super einig ins lange Eck, den Ball über die Glatze rutschen lässt. Und so steht es 1-0, genau wie wir uns das vorgestellt haben. Ein frühes Tor, wir haben gerade mal die 10. Minute, das, was uns in die Karten spielt. Also schon ein Start nach Maß, oder? Ja, Start nach Maß, würde ich sagen. Und da sitzt er. Er hat sich wieder gefangen, glaube ich. Hallo Jan. Gerade so, hi Lenny. Ja, wie war es für dich in dem Moment? Hat sich ja nicht abgezeichnet in dem Moment, oder? Nee, das war ja die 9. Minute. Ich glaube, da hat noch keiner mit gerechnet. Eigentlich habe ich eine Harakiri-Anfangsphase erwartet. Beide aus den Startlöchern. Mainz war ja unter Druck, sowieso ist es nach wie vor. Und wir wollten ja auch 3 Punkte holen. Deswegen hätte ich gedacht, es geht ein bisschen härter los, aber es war mehr Abtasten und die 9. Minute hatte, glaube ich, von uns niemand auf dem Zettel. Ja, Timo, ich habe damit auch nochmal, hallo, herzlich willkommen hier. Ja, schönen guten Abend. Abend, ja. Die Geschichte am Anfang habe ich ja angeteasert mit, das war wichtig. Wie wichtig war es denn, das 1-0? Ja, vor allen Dingen war es wichtig, dass wir mal in Führung gegangen sind, glaube ich. Das war ja die letzten Spiele nicht so. Und das wurde ja auch so ein bisschen vom Trainerteam dann moniert, dass man gerne mal in Führung gehen würde. Und wir gehen nicht gerne in Führung, das kommt ja auch nochmal so. Dass uns das Spiel dann vielleicht so ein bisschen entgegenkommt, was ja in der ersten Halbzeit dann tatsächlich auch so gewirkt hat. Und ja, wie das dann natürlich mit so einer 1-0-Führung ist, dann geht natürlich ein bisschen das Zittern dann los. Ne? Ja, gewirkt war es dann zum Ende raus, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Wir nochmal eingehen auf die schöne Eckball-Variante, die es da gegeben hat. Ich glaube, ihr habt es in der Übertragung bei Wölfe Radio Arena Live auch gesagt, dass das sehr einstudiert gewirkt hat. Also richtig, wo man sagt, da überlegt man sich was man dann am Ende dann auch erfolgreich zum Abschluss führt. Ja, ich glaube, das ist für alle dann auch irgendwie das schönste Ergebnis. Ne? Ich meine, Glasner hatte das klar angesprochen in der PK vor dem Spiel. Wir sind eigentlich am schwächsten noch bei Standards, haben da eigentlich zu wenig Tore geschossen aus der Vielzahl an Eckenfreistößen und so weiter, die wir hatten bis jetzt. Und dann ist das natürlich wie gemalt für einen Trainer, wenn das dann genau so aufgeht, wie er sich das dann auch vorstellt und wie man das dann eben auch trainiert hat vor dem Spiel, in der Woche generell. Jetzt haben wir eigentlich einen sehr ordentlichen Start hingelegt, haben jetzt mal wieder gewonnen nach 3 Unentschieden. Dass das wichtig war, Timo, haben wir ja gerade auch schon mal so thematisiert. Was lief denn aus deiner Sicht bisher gut? Also jetzt nicht nur Spiel Mainz betrachtet, sondern auch so generell mal auf die bisherige Saison. Was lief gut und dann was vielleicht ist auch noch tatsächlich verbesserungswürdig? Also ich finde, dass wir besonders im Mittelfeld und in der Vorwärtsbewegung hat das eigentlich immer einen sehr guten Eindruck gemacht, finde ich jetzt. Also auch so im Stadion und ich habe immer das Gefühl gehabt, die Mannschaft ist in der Lage, eigentlich jederzeit auch ein Tor zu machen. Auch wenn vielleicht jetzt nicht die große Masse an Chancen da waren, aber es waren doch teilweise sehr hochkarätige Chancen da. Und da hatten wir ja teilweise ein bisschen Pech, teilweise ein bisschen Unvermögen. Und uns hat einfach ja so ein bisschen auch dann das Glück vielleicht bei den ganzen Unentschieden gefehlt. Hatten wir natürlich in der Defensive, und das ist dann das Schlechte, dass wir, glaube ich, in der Defensive, in der Rückwärtsbewegung auch Glück hatten, dass wir vielleicht gegen Mannschaften gespielt haben, die fußballerisch nicht so gut waren. Also gegen Paderborn ist mir aufgefallen, die Paderborn hatten sehr, sehr viel Raum und konnten den einfach nicht nutzen, weil sie teilweise einen Ball, der eigentlich beim Mitspieler landen sollte, ins Ausgeschossen haben, weil sie einfach fußballerisch limitiert sind. Und das ist, glaube ich, auch das, was einige so ein bisschen befürchten, wenn man dann mal gegen Dortmund, gegen Schalke, die jetzt gut sind, gegen Leipzig spielt, die Bälle dann an den Mann bringen, dass wir dann hinten vielleicht ein bisschen zittern. Was natürlich bei der Bewertung, da kommen wir natürlich auch gleich nochmal drauf, ist nochmal gesondert hier gleich auch nochmal Thema, was das sozusagen mit uns, mit Fans und mit dem Umfeld letztendlich auch macht. Aber was man natürlich dann auch mitbewerten muss, ist, dass die Mannschaft ja dann auch nicht auf dem Niveau spielt, wie sie gegen Paderborn, Düsseldorf und was weiß ich was spielt, sondern natürlich auch sich dem Gegner ein Stück weit anpasst. Ja, also man spielt ja auch nicht genauso mit demselben Matchplan, wie man es zum Beispiel gegen diese Mannschaften halt tut, ja, wenn man dann einen stärkeren Gegner vor der Brust hat. Aber wie gesagt, das können wir gleich nochmal thematisieren. Jan, was hat die Mannschaft denn, nachdem wir jetzt mal so allgemein gehört haben, was hat die Mannschaft denn in Mainz richtig gut gemacht? Also außer jetzt der Anfangsphase, wo dann relativ früh dann mal die Führung dann auch gelungen ist. Also es war klar zu sehen, dass es eine Einheit ist und der Wille. Das waren, glaube ich, die beiden, die Mentalität natürlich, die dann da irgendwo auch mit einhergeht. Aber das waren, glaube ich, die Punkte, die uns... Die Dortmund fehlt zum Beispiel. Naja gut, kleiner Spaß. Wollen wir aber trotzdem nichts von abgeben. Ja. Nein, aber ich glaube, das waren die Sachen, die uns dann letztendlich die drei Punkte auch gerettet haben. Wenn man nach dem Spiel gesehen hat, wie die Mannschaft sich abgeklatscht hat. Es ist nicht so die typische Situation gewesen, jeder geht zu jedem oder sowas oder hier mal zwei, da mal zwei, unterhalten sich ganz still, sondern die haben einen Kreis gebildet und sich eigentlich mehr oder weniger alle auf die Schultern geklopft. Und da hat man richtig gemerkt, wie wichtig denen das war, dieses Spiel über die Zeit zu bringen und dass sie dafür auch alles reingeschmissen hätten. Wenn man sich einen Weghorst anguckt, der im 16er eine Grätsche auspackt, um Torschuss zu blocken, ich meine, der geht sowieso immer voran mit seiner Einstellung, aber das sind dann so die Sachen, wo ich sagen muss, wenn wir die gleiche Situation vor anderthalb Jahren, zwei Jahren gehabt hätten, dann wären wir wahrscheinlich 3-4-0 untergegangen in Mainz, weil diese Mentalität und diese Einstellung da überhaupt nicht gepasst hätte. Da hätten wir ein bisschen Hackespitze gespielt und das ist nach wie vor bei allem Spielerischen, wo man vielleicht sagen muss, da haben wir noch Luft nach oben, auch das System Glasner hat natürlich noch viel Entwicklungspotenzial. Das ist das, was uns im Moment wirklich auch auszeichnet. Kurios war ja, fand ich, und da kann Timo mal auch genauer mit hinschauen gleich, dass in der ersten Elf gegen Mainz kein Neuzugang gestanden hat. Was heißt denn das? Und da waren, ich meine, ich kann das quasi auch gleich nochmal aufrufen hier in der Aufstellung, wenn man sich dann anguckt, wer schon gespielt hat, der mit uns auch in der Relegation unterwegs gewesen ist. Ja? Also das ist ordentlich gewesen. Also so ein Knoche, ein Brumer, ein Tisserand, ein William, ein Guillavogui, ein Arnold. Ja? Roussillon war damals logischerweise noch nicht mit dabei. Ne? Aber, und Weghorst auch nicht. Aber ein Memedi, das vergisst man immer ganz gerne. Das waren alle Spieler, die auch schon da gewesen sind, als es nicht so lief. Und jetzt hast du halt eine Truppe gehabt, die, wo jetzt Neuzugänge wie João Victor oder so auf der Bank saßen oder ein Babu oder so, die da nicht reingekommen sind. Die dann quasi nicht in der Startelf gestanden haben. Was sagt das denn, Timo, über diese Mannschaft aus dann letztendlich? Naja, so ein Spieler, Schlager, wenn er nicht verletzt gewesen wäre, hätte wahrscheinlich gespielt. Das muss man wahrscheinlich sagen. Ja. Wenn ich mir jetzt die Elf angucke, dann fällt mir aber auf, dass, wenn man jetzt auch sagt, das ist auch eine Einstellungssache, die ist natürlich auch in dem Moment sicherlich auch war oder in den Relegationsjahren, dann sind jetzt die Spieler, die ich da jetzt nicht sehe, das sind jetzt nicht die Spieler, wo ich gesagt habe oder gesagt hätte, das sind die Spieler, die jetzt einfach auch eine schlechte Einstellung haben. Also ich glaube, in Knoche und im Arnold und den konnte man, finde ich, auch in der Relegationszeit nicht unterstellen. Die haben irgendwie keinen Bock oder hätten sich nicht für den Verein aufgerieben. Im Allgemeinen, Weghorst ist natürlich jemand, der auch ja nach der Relegation mehr oder weniger ja dazugekommen ist oder gegen Ende quasi. Und der natürlich da, glaube ich, einen ganz großen Einfluss einfach auf die Mannschaft auch hat, weil er natürlich vorne vorangeht, weil die Leute auch, das sieht man, der winkt die Leute ran und sagt so, jetzt pressen, jetzt nicht mehr pressen, jetzt draufgehen. Und das zieht so eine Mannschaft natürlich auch mit. Und es wurde ja auch immer gesagt, und das war uns ja eigentlich auch klar, und deswegen ist es ja so schade, dass wir da so hinten drin gestanden haben, dass wir ja eigentlich die fußballerische Qualität haben. Ja, aber, und das muss man, und das ist für mich eigentlich mit das Ding gewesen, was ich aus Mainz vor allen Dingen mitnehme, wir sind in der Lage, auch solche Spiele zu gewinnen. Ja, also mal richtig ganz dreckig und mit, auch mal mit Dusel und mit Glück hinten raus so ein Ding zu, ja, nach Hause zu fahren mit einer, ja, kollektiven Abwehrleistung und Abwehrschlacht, da hat sich keiner hängen lassen. Hören wir auch gleich nochmal uns dann noch den entsprechenden Ausschnitt an. Aber das ist so ein Punkt, ich glaube, das bringt dich, oder Jan, das kannst du vielleicht nochmal einschätzen, wie sehr bringt eine Mannschaft das weiter, wenn die merken, wenn wir uns kollektiv gerade auch in der Defensive den Arsch aufreißen, und die wissen ja auch, eigentlich hätten wir das Spiel auch unentschieden oder auch verlieren können. Was macht das damit dir als Spieler? Na, es gibt dir vor allem erstmal Selbstvertrauen, nicht nur in dich, auch in deine Nebenleute. Und, naja, was heißt, also du bist natürlich dann irgendwo auf dem Level, wo du dann, wenn das so weitergeht, irgendwann sagst, okay, mir kann eigentlich nichts passieren, ich kann auch mal ein Risiko gehen. Und wenn was schief geht, dann kommt halt der Nächste und bügelt das wieder aus. Das ist das, was ich mit Kollektiv meine. Und das ist das, wo vielleicht auch der Unterschied ist, wenn man jetzt sagt, man kann eben einem Knoche oder einem Arnold auch in der Relegationszeit nicht vorwerfen, sie hätten sich nicht aufgerieben. Auf gar keinen Fall. Aber wenn es dann ein, zwei Spieler gibt, die sich hängen lassen, die eben dafür sorgen, dass das Kollektiv kein Kollektiv mehr ist. Und, was man auch nicht vergessen darf, wir haben dann noch eine andere sportliche Führung gehabt, die vielleicht auch einen anderen Maßstab und Lebensstil irgendwie vorgegeben hat, dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Es ist ein Teamsport nach wie vor. Ja, und ob du da jetzt allein unterwegs bist oder als Team, das macht einen Riesenunterschied. Und wenn man sich da gegenseitig hochzieht und gegenseitig pusht und merkt, es funktioniert, dann kann das fast auch eine spielerische Qualität übertünchen. Ich glaube, einig sind wir uns in der Tatsache, dass wir das Spiel in der Abwehr gewonnen haben am Samstag. Ja? Und dann lass uns doch nochmal in diese, ja, grandiose Abwehrschlacht nochmal reinhören, da hinten mit einem Ausschnitt aus Wölfe Radio Arena live. Die Mainzer jetzt mit so einem halben Konter, denn Maxi hat den Ball in der Mitte und pusht hier zum Push. Ruhmeister, der Ball geht rings raus. Jetzt vielleicht die Schusschance, aber dann ist Wout Wieghorst am eigenen 16 Meter Raum und blockt den Schuss der Mainzer. Aber es geht weiter über die rechte Seite. Bakker wieder ein bisschen Platz. Bringt die Flanke rein. Gute Flanke. Oh, Ballmann ist nicht sicher. Im Luftzweikampf verliert er den Ball. Und Silvio geklärt. Eieieiei. Lichterloh. Also näher kaum wieder Wieghorst mit einer Grätsche. Wieder ist es Wout Wieghorst, der letztendlich das Spielgerät entfernt aus der gefährlichen Situation. Aber Perwan, der den Ball nicht vernünftig unter Kontrolle bringt in der Luft, der den Ball nicht festhalten kann. Und erklärt, ja, ich glaube, Brümer war es, auf der Linie den Schuss von Zolloy. Also viel mehr kann man jetzt ans Tor nicht mehr rankommen. Und es ist die zehnte Ecke. 4 Minuten legt der Unparteiische drauf. Also es brennt lichterloh mittlerweile, muss man sagen. Alter Schwede, hier ist was los. Puh, ich kann nicht mehr, Leute, ich kann nicht mehr. Ja, doch, er kann wieder. er sitzt nämlich hier schon wieder. Ja, jetzt mal, also wie es dir gegangen ist, das kann man, glaube ich, muss man nicht erahnen können gerade in dem Moment. Weil, also richtig aus dem Sattel gegangen und mitgefiebert da. Wie war denn das drumherum? Also was war denn so im Stadion? Gib das mal wieder. Wie ist das bei dir angekommen? War das so ungläubig bei den Mainzern auch? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also ich habe so viel gar nicht mitbekommen, weil ich glaube, ich alle anderen voll im Tunnel war. Aber man hat das, glaube ich, ganz gut gehört, eben in der Aufnahme, wie jemand bei uns oder in der Reihe hinter uns auf den Tisch klopft. Und das war ein Mainzer, der sich total aufgeregt hat, dass das Ding nicht drin war und die X-Chancen davor halt auch nicht. Also das hat so eine eigene Dynamik entwickelt. Die Mainzer sind völlig aus dem Sattel gegangen. Ich glaube, die letzten 10 Minuten saß da niemand mehr, wirklich niemand. Und also das war echt Wahnsinn. Das war ein richtiger Hexenkessel, auch wenn man das vielleicht so gar nicht so sehr mitbekommen hat von außen. Ja, Timo, Spiel in der Abwehr gewonnen. Gucken wir doch mal drauf auf die Abwehrleistung insbesondere. Für dich auch, Marcel Tisserand, der Man of the Match? Ja, ich meine, er hat das entscheidende Tor gemacht. Da bist du einfach schon mal prädestiniert für diese Nummer. Und wenn du natürlich dann hinten dann auch einen von der Linie kratzt, dann ist das natürlich das, was am Ende hängen bleibt. Und da ist, glaube ich, klar, dass man dann sagt, das ist einfach der das Spiel gewonnen hat. Ich meine, eins machen, ein hundertprozentiges Verhindern. Wenn du dann am Ende nur 1-0 gewinnst, ist die Sache eigentlich klar. Ja, und dann schauen wir mal auf die Zahlen von Marcel Tisserand beziehungsweise unserer neu formierten Dreierkette. Kommen wir jetzt, müssen wir natürlich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Marcel Tisserand, 10,6 Kilometer ist er gelaufen, 75% Passquote. Das geht für einen Innenverteidiger, für einen Verteidiger aber noch besser, finde ich. Und Zweikampfquote von 50%, aber wie gesagt, schön da nach der Eckballvariante das Ding dann eingeköpft. Dann schauen wir mal auf den Comebacker, Jeffrey Bruma. Timo, wie hast du ihn gesehen? Ja, er hat ja im Prinzip die Position von Gilavogui eingenommen, der ja wieder nach vorne gerückt ist. Und er hat gut gemacht und dadurch, dass Gilavogui vor ihm agiert hat, gefühlt etwas besser als Gilavogui alleine, weil ich glaube, Josh einfach besser auch auf seiner Position vorne als Abräumer das besser gemacht hat und natürlich kommt das einem Bruma dann einfach auch entgegen. 80% Zweikampfquote, Jeffrey Bruma, also der hat es nicht nur gut gemacht, der hat es sogar sehr gut gemacht, also immer wenn da was kam, hat er das weggehauen, auch 74% nur Passquote, auch da bin ich der Meinung, gerade von in so einer zentralen Position muss jemand auch stehen, der den Ball vernünftig zum Mitspieler bringen kann, das ist noch ausbaufähig, aber vielleicht liegt es daran, dass er nicht die Spielpraxis hatte. Das könnte ein Grund sein. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass wir jetzt unter Glasner ein völlig anderes System spielen als noch unter Labbadia. Na, ich glaube, das ist mittlerweile jedem aufgefallen. Echt? Und bei Labbadia war das... Timo, dir ist aufgefallen? Was? Was denn jetzt genau? Und bei Labbadia war das ja nun mal auch Teil des Spiels, hinten quer zu schieben. Und daher kamen dann meist die hohen Passquoten. Jetzt ist der Pass nach vorne, der Risikopass eher gewollt, auch vom Innenverteidiger, was dann dazu führt, dass du da eben keine 90% mehr hast. Aber ich fand, eben Bruma hat das dann auch ein Stück weit, oder hat ein Stück weit auch besser ausgesehen als in Gilavogie. Ich fand, Josch hat ein unglückliches Spiel gemacht, hat wenig Zugriff gekriegt, genauso wie Arnold in der Mitte, was auch ein Grund dafür war, dass wir dann in der zweiten Halbzeit so eingekesselt wurden. Und Bruma kann man tatsächlich in dem Verbund mit Knoche und Tesserand eigentlich auch nicht viel vorwerfen. Gucken wir auch gleich nochmal drauf, weil habe ich genauso gesehen wie du. Aber fehlt natürlich mit Robin Knoche noch der dritte Innenverteidiger, der auch, der kommt nämlich über die 80% Passquote und der hat einen überragenden Wert auch von 76% Zweikämpfen. Jetzt kann ich nur eine kleine Anekdote erzählen, weil ich das Spiel geguckt habe mit Leuten aus meinem Fanclub und die haben... sagen wir mal so, nicht so viel gute Haare an Robin Knoche gelassen, wo ich sagte, also Leute, jetzt mal ganz ehrlich, ja, der hat heute bestimmt wieder 70% Zweikämpfe geholt. Ja, da saß er aber noch im Bus und so, solche Sprüche wieder kommen. Also von der Bewertung her fällt Robin immer ein bisschen hinten runter, finde ich, oder? Also verstehe ich überhaupt nicht. Gerade die erste Halbzeit, wer sich die nochmal anguckt, der hat, glaube ich, 10, 11 Zweikämpfe in geschlagenen 15 Minuten oder was gewonnen, weil da wirklich auch alles über die linke Seite ging von Mainz oder unsere rechte Defensivseite. Der hat da alles weggemacht. Also das verstehe ich tatsächlich auch nicht, warum man auf Robin Knoche immer so viel rumhackt. Er ist vielleicht nicht der grazilste Spieler, das kann man vielleicht sagen, auch in seinen Bewegungsabläufen, aber von der Mentalität, Einstellung und Zweikämpfstärke her kann man ihm eigentlich nichts vorwerfen. Timo auch, ja, Knoche immer mal wieder, zusammen auch mit Maximilian Arnold, Thema im Wolfsblock, was das angeht. Kommt er für dich auch ein bisschen schlechter zurück? Kommt er für dich auch schlechter weg, der Robin? Oder ist das gar nicht so aus deiner Sicht? Ja, ich nehme das schon im Stadion auch so wahr, dass man schon das Gefühl hat, dass bestimmte Spieler einfach ein bisschen, ja... Eine Lobby haben, keine Ahnung. Ja, also einfach positiver bewertet werden, als sie vielleicht wirklich sind, aber vor allen Dingen auch Spieler so ein bisschen runtergezogen werden. Man muss aber, glaube ich, einfach auch sagen, ich meine, niemand zählt natürlich während des Spiels, während man ein Spiel guckt, sozusagen die Zweikampfquote mit. Und natürlich ist es so, wenn ich ein Spiel gucke und der gewinnt drei kleine Zweikämpfchen, sage ich jetzt mal, dann zählt das natürlich als gewonnen. Wenn er dann einen etwas größeren ein bisschen verliert oder mal langsamer hinten dran ist, und ich meine, Knoche ist nun mal auch nicht der schnellste, dann fällt das natürlich dem gemeinen Zuschauer einfach mal eher auf. Und da kann der 9 Zweikämpfe gewinnen, wenn dann aber den einen entscheidenden, hat er jetzt in dem Fall nicht gemacht, aber den einen entscheidenden verliert, ja, dann bleibt natürlich beim Fan hängen, ey, was ist das denn für eine Lusche in der Abwehr? Ja, das ist ja immer das Argument, was kommt, ja, aber in dem Fall ist es ja noch nicht mal so, ja, also ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, dass er da jetzt die Tore verschuldet hätte in den letzten Spielen, trotzdem ist die Wahrnehmung immer so, also ich werde das auch natürlich ein bisschen weiter beobachten, weil ich es ein Stück weit dann auch nicht gerechtfertigt finde. Ja, wie auch schon gesagt wurde, das ist halt durch diese, so ein bisschen so eine Ästhetik, dieses Laufen, das ist so ein bisschen schlaksig und so weiter, ne? Und dann denkt man einfach, der ist einfach nicht so ein guter Fußballer und das fällt dann einfach auf. Ja, also wie gesagt, ich habe ihn da auch sehr gut gesehen gegen Mainz. Insofern, da hat dann, also sagen wir mal, war klar, warum man das auch dann so bewerten kann, die Schlacht in der Abwehr zu gewinnen. Denn mit den drei Löken da hinten drin, mit Knobrutis. Ja. Oh, ein kroatisches Essen klingt das. Knobrutis, ja. Wie habe ich geschrieben am Montag? Ist ja der neue Bösewicht aus dem Avengers-Film. Also wenn du die drin da hast, die Löken, also da darf eigentlich wenig passieren. Dafür ist dann doch sehr viel zugelassen worden. Was sich aber auch, und da haben wir eben gerade schon mal thematisiert, auch diesmal am zentralen Mittelfeld, ja, wieder festmachen möchte, sagen wir es mal so. Joshua Gilavogui allerdings sehr passsicher unterwegs gewesen mit 86%, 42% Zweikampfquote auf dieser Position. Das erklärt dann, glaube ich, auch ein Stückchen weit, warum es dann ja gerade da auch im Mittelfeld nicht so gefunzt hat in der zweiten Halbzeit. Und Maximilian Arnold sogar nur bei 33% Zweikampfquote und auch ungewöhnlich 76%. Auch mit einer Laufleistung, gut, er ist dann ausgewechselt worden von 8,5 Kilometer. Also da habe ich Maximilian auch schon deutlich stärker gesehen. Absolut. Das war auch das, glaube ich, was, hatte ich eben schon gesagt, was uns so ein bisschen... ich sage jetzt mal, die zweite Halbzeit gekostet hat. Also Mainz hat das clever gemacht. Das war ein absolutes Arbeitsspiel, ein absolutes Kampfspiel. Und Mainz hat eigentlich mit langen Bällen das Zentrum immer komplett ausgehebelt. Und dann ging es halt darum, wer kriegt die zweiten Bälle. Und da waren wir halt einfach nicht schnell genug, nicht clever genug, nicht fix genug. Haben dort die entscheidenden zwei Kämpfe verloren. Ich glaube, wir haben auch 49% insgesamt nur gewonnen. Das ist korrekt. Und das waren dann eben, ne, wenn jeder zweite Zweikampf nicht bei dir landet, wird es halt schwierig. Mehr als jeder vor allem mit dem Umschaltspiel, was wir ja unter Glasner irgendwie pflegen, ist es dann natürlich schwierig, wenn deine beiden zentralen Spieler so durchhängen. Ich meine, das kommt vor, das kann passieren, aber das war halt, das ist erklärbar, warum wir dann eben in der zweiten Halbzeit nicht mehr wirklich zum Zuge kamen. Aber wir haben natürlich das Spiel nur gewonnen, Timo, weil was passiert ist? Tja, der VfL ist natürlich wieder überragend viel oder zumindest ein bisschen mehr gelaufen als der Gegner. Und wenn 3 Kilometer mehr ist er gelaufen, ja. Siehst du? Ja, und damit hat die Lenny-Serie weiter bestanden. 116 Kilometer zu 113. Aber wollen wir nicht drum herum reden, ne? Also 4 Torschüsse in der Offensive und 15 für die Mainzer. Und ne, das ist schon, also wie ich schon sagte, das haben wir nicht in der Offensive gewonnen, das Spiel. Wir waren effektiv. Wir waren effektiv, ja, so kann man das sich auch schön, das ist schön geredet, hast du recht, wir waren effektiv, sehr schön. Aber ich wollte nochmal sagen, also die Durchschlagskraft in der Offensive hat da aus meiner Sicht auch gefehlt. Man hat sich dann auch zu sehr darauf verstärkt oder, sag ich mal, eingelassen, dann hinten raus, dann auch mehr oder weniger fast nur zu verteidigen. Die Konter auch nicht gut ausgespielt. Aber wenn ich mir dann zum Beispiel angucke, Josip Brekalo, Stichwort wieder, wie bewerte ich einen Spieler? Einer, der attraktiven Fußball pflegt, ja, der 1-gegen-1 geht, ein Dribbelkönig, ne, sympathischer junger Kerl und so weiter. Der geht aber aus der Partie raus mit 9% Zweikampfquote. Das heißt, wenn ich mir im Spielertunnel die Schuhe zumache, habe ich eine bessere Zweikampfquote als Josip Brekalo gegen Mainz. Ja. Und das ist wirklich, also das nur auch wieder zur Bewertung. Also ich will jetzt Josip Brekalo da nichts ans Zeug flicken, aber das zeigt dann auch so ein bisschen, wie so das auch gewichtet wird letztendlich, auch in Beobachtung von uns Fans oder vom Umfeld aus. Siehst du das ähnlich? Ja, absolut. Also wir haben das ja vor dem Spiel auch thematisiert, worauf es ankommen muss. Ne? Wir haben gesagt, 72% Passquote im letzten Drittel ist der drittschlechteste Wert der Liga. Und dann wird es eben schwer, die Chancen herauszuspielen. Und dann wird es noch schwerer, die Chancen, die du dann bekommst, auch reinzuschießen, beziehungsweise dann richtig gefährlich zu machen. Und 9% Zweikampfquote, okay, gut, im Sturm oder in der Offensive ist die Quote meist geringer als in der Defensive. Das ist auch in Ordnung. Aber 9% ist ein Wert, womit man eigentlich bei einer Spielzeit von, lass mich lügen, 75 Minuten nicht arbeiten kann. Und dann kommt man eben am Gegner auch nicht vorbei und kommt nicht in die gefährlichen Situationen. Das, ohne ihm da jetzt einen Abbruch zu tun, ich glaube, der hat... Hat ja auch die letzten Spiele überragend gespielt. Ja, genau. Also genau. Ist jetzt hat, nicht so gewesen, dass das... Hat auch nach dem Sommer eine 180-Grad-Wendung vollbracht, sage ich mal. Also von, ich habe gar keine Lust mehr zu, ich zeige euch jetzt, wo der Hammer hängt. War halt auch ein schwächeres Spiel von ihm, genau wie vom Zentrum. Thema, also ich, sportlich können wir jetzt, glaube ich, einen Strich drunter machen. Ne? Also so ein Spiel hat man mal dreckig gewonnen. Defensive hat da überzeugt. War dann auch letztendlich nicht so, dass man da jetzt Bäume ausgerissen hätte in der Offensive. Ich glaube, das wissen auch alle. Das mal mitzunehmen, die 3 Punkte, da freuen wir uns drüber. Mehr aber auch letztendlich nicht. Jetzt kommen wir nochmal zu den anderen Geschichten, die da auch gelaufen sind in Mainz. Stichwort Pyro abgebrannt vom Spiel. Da gab es ja noch einen Spruch vom Mainzer Stadionsprecher, noch irgendwas zur Diesel-Thematik. Hahaha, war der lustig doch. Fand ich jetzt, also geht so. Aber Thema Pyro, Timo, wie ist so dein Eindruck da gewesen? Also man sagt ja auch immer, dann tut man dem Verein letztendlich keinen Gefallen, wenn man dann sowas abfackelt im Block. Ja, was heißt, man tut dem Verein keinen Gefallen? Ich meine, realistisch betrachtet, da gibt es eine Geldstrafe, die sich wahrscheinlich irgendwo im 5-stelligen Bereich, wenn es richtig hochkommt, sage ich jetzt mal, bewegt. Und ich glaube, bei den Geldern, die da fließen, tut dem Verein, zumindest in der Bundesliga, das auch ernsthaft nicht so wirklich weh. Da kann man natürlich dann auch wieder sagen, okay, wenn die Strafen höher werden. Aber ich bin der Meinung, Pyrotechnik, ich finde es gut, dass es verboten ist. weil der Staat hat natürlich einfach eine gewisse Fürsorgepflicht und du kannst natürlich nicht einfach alles freigeben, was nun mal faktisch gefährlich ist. Weiß nicht, 3000 Grad brennt das ab und Rauchentwicklung und so weiter. Deswegen kann man das natürlich auch nicht freigeben. Aber ich meine, wenn es jetzt mal jemand macht, dann zu sagen, das sind irgendwie, die schaden dem Verein oder das sind keine Fans, die dem Verein was Gutes wollen oder so, finde ich, ist an der Stelle falsch, weil so oft wird es nun auch nicht gemacht. Das wird mal bei besonderen Spielen, sage ich jetzt mal, bei Derbys, bei Pokalspielen oder halt auch mal in Mainz, aus welchem Grund auch immer, mal gemacht. Und ich meine, es wird wahrscheinlich, wenn man bis zur ersten, bis zur dritten Liga runtergeht, an jedem Spieltag wahrscheinlich 2, 3 Pyro-Aktionen von irgendwelchen Fanszenen geben. Und ich habe noch nicht, also natürlich ist da schon mal irgendwann was passiert, keine Frage, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sagen muss, oh Gott, da kommen jeden Mal, wenn das gemacht wird, passieren da irgendwie großartige Verletzungen oder so. Die Leute, die das machen, die machen das vorne am Zaun, die machen das in ihrem Bereich, sage ich mal, schon so ein bisschen. Und ich war auch schon 2, 3 Mal in so einem Gästeblock, wo das gemacht wurde. Und es ist ein unangenehmer, auch ein beißender Geruch natürlich. Aber darüber kommt man klar. Und am Ende muss man sagen, sehen die Bilder dazu, finde ich jetzt auch nicht so schlecht aus, sage ich ehrlicherweise. Deine Meinung, Thema Pyro, weil wir es jetzt mal wieder hatten bei uns? Oh ja, was heißt Meinung? Ich stelle einfach die Sinnfrage, ne? Also, warum? Sag du es mir, warum? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Also, Timo hat gesagt, sieht gut aus. Okay. Ja. Okay, gut, sieht gut aus, aber das ist, ja, ich weiß es nicht. Also mir ist es, in Hähnchen ist es mir wurscht, solange da wirklich keiner zu Schaden kommt. Wie gesagt, ich stelle die Sinnfrage, ich verstehe nicht, warum man es macht, weil du gewinnst dadurch nichts, du verlierst dadurch nichts. Wenn es gut läuft, verlierst du dadurch nichts. Dann könntest du auch sagen, du gewinnst durch Fahnenschwenken und Banner aufhängen, gewinnst du auch nichts. Also es geht natürlich, man muss sagen, also bei unserer Fans hier habe ich das Gefühl, da wird nichts Kreatives mit Pyrotechnik so gemacht. Es gibt ja auch andere, sagen wir mal, Choreografien, die gemacht wurden von Frankfurt oder Magdeburg oder so, wenn man das mal so ein bisschen verfolgt, da wird das wirklich so ein bisschen mit eingebunden, so Blinker oder so, in so eine Pyro-Show so richtig. Und also ich finde, das ist einfach meine persönliche Meinung, kann mich auch jeder für jetzt im Blog gleich lynchen, dass es dann teilweise auch nicht so schlecht aussieht und ja. Also ich gebe da nochmal eine andere Geschichte mit rein, weil, also erstmal Stichwort Geldstrafe, der Verein, wenn der das bezahlen muss, weil man ja die Leute nicht, Anführungsstrichen, persönlich haftbar machen kann für so eine Strafe, stelle ich mir mal die Frage, wo wird denn das Geld dann gespart? Das ist ja nicht zu viel da. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das dann halt da passiert, wo man das vielleicht auch anderen Fanaktionen oder so wieder zur Verfügung stellt. Und dann fehlt das Geld vielleicht, wenn dann solche Strafen gezahlt werden müssen. Weil warum sollte man das Geld jetzt aus irgendeinem anderen Topf nehmen, sondern das, Anführungsstrichen, haben die Fans gemacht, also nehme ich doch solche Strafen auch theoretisch aus dem Fan-Topf. Das wäre sinnig, ja. Das wäre sinnig, aber es wäre scheiße, sagen wir es mal so. Keine Ahnung, ob dem so ist, müsste man beim VfL vielleicht mal dann mal nachklopfen, wie das da gehandhabt wird und wie solche Strafen dann auch finanziert werden. Ich finde es jedenfalls mal ganz interessant. Und das Zweite ist natürlich auch zu kurz gedacht, aus meiner Sicht zu sagen, ja, ist verboten. Ja, aber es löst ja offensichtlich das Problem nicht. Also da muss man sich, und da frage ich mich bei aller technischen Weiterentwicklung, die es irgendwie gibt, ne, und den Aspekt, dass es ja offensichtlich Leute machen und auch gut finden und sonst irgendwie was, deswegen kriegst du es ja nicht aus dem Stadion, in dem du nur sagst, das ist verboten. Also es muss ja irgendwas da... Es gibt Kontrollen, klar, aber es ändert sich ja nichts. Das heißt, man muss mal ein bisschen mal kreativer werden, wie man das vielleicht oder da ein bisschen mal auf die Sinnsuche geht, warum das überhaupt passiert, weil offensichtlich kommt man mit dem Verbot da nicht weiter. Ja, man kommt im Verbot, man kommt bei vielen Sachen, ist auch verboten, bei Rot über die Ampel gehen, ist auch verboten, aber mach ich auch so, ne? Wenn links und rechts keiner kommt, morgens um 3 Uhr gehe ich auch mal über eine rote Ampel, so ungefähr, ne? Es gibt Kontrollen und es ist nun mal eine Massenveranstaltung und du kannst natürlich auch nicht wie beim Flughafen jeden da durch so einen Nacktscanner da schicken und teilweise werden die Sachen ja auch... Bei manchen möchte ich das auch nicht sehen, tatsächlich zu sein. Naja. Nee, also ich verstehe auch, was du meinst. Nur wie gesagt, man müsste das ganze Thema mal auf eine andere Ebene heben, als einfach so zu sagen, verboten, geht nicht, machen wir nicht, scheiße, doof. Weil, wie gesagt, es ändert sich dadurch nichts. Vielleicht muss man mal, ich meine, ich habe irgendwo neulich mal eine Sache gelesen, irgendwie aus Dänemark, Pyrotechnik, die nicht heiß wird. Ja, sowas halt, die aber auch immer noch cool aussieht. Vielleicht geht es auch darüber, aber wenn es natürlich in diesen Aspekt reingeht, wir machen oder wir wollen unbedingt was Verbotenes machen, dann hast du natürlich keine... Das ist aber tatsächlich der Ansatz bei solchen Ultraszenen, die es ja häufig sind. Ich kenne auch jemanden aus einer Ultraszene, jetzt nicht aus Wolfsburg, mit dem ich mich mal über solche Sachen länger unterhalten habe. Und es geht natürlich schon darum, es ist eine Jugendkultur, so eine gewisse Grenzüberschreitung. Ich meine, das passiert, wenn man mit Kumpels, Jugendliche in der Stadt sind, auch da macht mal irgendwer, baut mal irgendwer Scheiße, pinkelt irgendwo hin, wo man nicht hinpinkeln darf. Oder man, was? Was kennst du für Leute? Es geht irgendwas zum Bruch oder so, keine Ahnung. Das passiert halt nun mal so. Und ich glaube einfach, dass das Problem einfach auch nicht groß genug ist und es wird nicht häufig genug gemacht und es passiert einfach nicht genügend Schlimmes, als dass jetzt der DFB oder die Vereine sagen, wir müssen da jetzt massiv reingehen und das massiv unterbinden. So sehe ich das. Ja, ist, glaube ich, auch ein never-ending Thema, was sowas angeht. Und ja, ich war halt einfach nie jung, deswegen kann ich es nie nachvollziehen. Ich war immer schon alt, was das angeht. Nein, also ja, ich bin, wie gesagt, nur der Meinung, wir müssen halt gucken, dass das dann nicht irgendwo anders kompensiert wird, wo dann wieder irgendwer einen Nachteil von hat, auch wenn es jetzt in Anführungsstrichen im Vergleich, was da für Summen im Spiel sind in der Fußballszene allgemein. Ich glaube, da macht man sich auch ein bisschen leicht, aber auf der anderen Seite müssen wir auch halt gucken, dass wir dann zu einer Lösung kommen, die darüber hinausgeht, als immer nur zu sagen, das ist jetzt hier, das dürft ihr nicht machen, du. Ja, und dann ist dann doch wieder die Hand in der Keksdose, obwohl du da nicht rein darfst. Also das sind alles so Sachen, die man da vielleicht nochmal bedenken sollte. Ja, aber wir kommen dann gleich auch noch dazu, das Ganze, was denn jetzt auch, nachdem wir den Saisonanfang jetzt mit ein paar Spielen schon richtig gut hinter uns haben, immer noch ungeschlagen sind, was es dann bei uns in der Fanszene dann auch und bei uns Fans dann auch ausgelöst hat, die ja, Leistung des VfL Wolfsburg. Nordkurve. Ja, Timo, ungeschlagen, häufig gewonnen, viel Unentschieden, also ein paar Unentschieden dabei, aber alles eigentlich ganz gut. Aber wenn man dann, und du bist ja auch sehr häufig da unterwegs in den Foren und unter anderem dann natürlich auch im Wolfsblog, so richtig zur Beruhigung oder zur Freude, geschweige denn Euphorie im Wolfsburger Fanlager, hat jetzt der Saisonstart nicht beigetragen. Warum eigentlich nicht? Ja, weiß ich ehrlicherweise auch nicht. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Saisonverlauf. Ich denke, natürlich kann man immer sagen, dreimal unentschieden bringt auch nur 3 Punkte rein rechnerisch und man könnte theoretisch auch einmal gewinnen und 2-mal verlieren. Aber ich glaube, für die Psyche ist es trotzdem wichtiger, wenn du einfach 3-mal unentschieden spielst und dir darüber 3 Punkte holst, weil einfach dieses noch nicht verloren und wir sind schwer zu schlagen und du kriegst vielleicht noch nicht unbedingt einen auf die Mütze, eigentlich wahrscheinlich für die Psyche einfach besser ist. Und ja, ich habe das in der WAZ haben sie auch gesagt, irgendwie bester, also ungeschlagen nach 6-7 Spielen oder was jetzt gespielt wurde, gab es noch nie. Also es gibt eigentlich keinen Grund, nicht zufrieden zu sein. Manchmal ist halt einfach auch der Anspruch, glaube ich, da erwarten die Leute, da kommt jetzt der Supertrainer aus Österreich und der macht jetzt hier Alarm so ungefähr und wir sind jetzt irgendwo zwischen Bayern und Dortmund anzusiedeln. Und ja, da ist, glaube ich, die Erwartung einfach auch ein bisschen hoch. Also wenn man sich, man muss sich nur die Tabelle anschauen und die lügt natürlich nicht. Ne? Da kann man jetzt 3 Euro in den Pott schmeißen, aber das ist einfach so. Ich komme gleich rum. Und 2 Punkte hinterm ersten oder so. Ja, Da, ich meine, wenn der nächste Spieltag gut läuft, dann sind wir auf Vizemeisterkurs so ungefähr. Und da verstehe ich nicht, wie man da sagen kann, es läuft irgendwie alles schlecht. Also wenn ich mir da andere Mannschaften, ich meine, Dortmund ist hinter uns, 1 Punkt, und die wollen Meister werden. Und klar, da ist wahrscheinlich auch ein bisschen Feuer drin, aber da habe ich jetzt nicht das Gefühl, da geht die Welt unter. Ja, Wolfsburg, einzige Mannschaft mit den Bayern, die noch ungeschlagen ist in dieser Saison. 3 Siege, 3 Niederlagen, 9-4 Tore, 2 Punkte, du hast es gerade schon gesagt, hinter Bayern, die auf Platz 1 momentan sind. Und weil das thematisch rüberkam, ne, haben wir vorhin schon mal so ein bisschen angerissen, weil ich da Stimmen gelesen habe, von wegen, wir werden diese Saison wieder gegen den Abstieg spielen. Ich meine, wir haben jetzt schon 9 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Ja, und das nach 6 Spielen. Ja, also liebe Freunde, die berühmte Kirche, die müssen wir mal im Dorf lassen, finde ich. Also bevor wir jetzt da rumlabern, denn, und ich bringe nochmal ein Argument mit rein, wir haben uns gerade gegen solche Gegner, wie die wir zum Auftakt hatten, in der Vergangenheit immer viel, viel schwerer getan, als gegen die richtig guten Truppen. Da haben wir nämlich meistens immer besser ausgesehen, wenn wir gegen die guten gespielt haben. Ja, und jetzt hier hinzukommen und zu sagen, ja, aber das waren doch nur Paderborn, Düsseldorf, hast du nicht gesehen. Ja, also da bitte ich doch mal auch ein bisschen ja, Demut an den Tag zu legen. Demut ist das richtige Wort. Also ich weiß nicht, ob das so ein Stück weit eine Wolfsburger Überheblichkeit ist. Also man muss... Anspruchsvoll. Was heißt anspruchsvoll? Aber woher? Ja, weil wir jetzt eine passable Saison gespielt haben? Also ich finde das unheimlich schwer zu bewerten, weil man kann das natürlich auf 2 Schienen sehen. Die eine Schiene ist, ja, wir sind ungeschlagen, ja, wir haben nach 6 Spielen 12 Punkte geholt. also einen super Saisonstart hingelegt. Das andere, wo ich die Kritik verstehen kann, ist, dass wir spielerisch noch nicht da sind, wo wir uns vielleicht selbst sehen. Das weiß aber, glaube ich, der VfL. Ja, aber auch. Wo wir auch nicht waren. Also wo, na, ja, nein, nicht. Wo waren wir denn bitte spielerisch? Nein, wo wir auch nicht waren, das ist ja auch völlig richtig. Wir haben die Sachen ja angesprochen. Zweikampfverhalten im Zentrum, Passsicherheit vorm Tor. Diese ganzen Dinge natürlich dann noch Entwicklungspotenzial nach oben. Aber woher soll es denn auch kommen? Ich meine, wir haben im Sommer das Spielsystem, was wir spielen wollen, durch einen Trainerwechsel komplett umgekrempelt. Wir haben letztes Jahr Ballbesitzfußball gespielt und spielen jetzt Gegenpressing, Kontersituationen und ein hohes Anlaufen. Also komplett gegensätzliche Systeme. Und ich kann auch nicht so ganz verstehen, wenn man halt dann mal hier und da mal liest, ja, warum man den Trainer gewechselt hat im Sommer, verstehe ich nicht so ganz richtig. Ey, letztes Jahr im Sommer saßen wir hier und alle haben gejammert, weil Bruno Labbadia kommt und wir gehen direkt runter in die zweite Liga, obwohl wir gerade die Relegation mit ihm überstanden haben. Und jetzt ist er irgendwie der Messias und keiner versteht, warum wir ihn entlassen haben, beziehungsweise warum er seinen Vertrag nicht verlängert hat. Ich drehe fast durch. Kommt dir bekannt vor die Thematik, Timo, glaube ich, ne? Ja, also man kann es ja mal versuchen auszurechnen. 6 Spiele, 12 Punkte, sind 2 Punkte pro Spiel. Es gibt 34 Spieltage, sind am Ende 68 Punkte und ich glaube 30 oder sowas braucht man, um... Oder 32 braucht man, um sicher drin zu bleiben. Da sind wir also locker flockig ganz weit dabei. Ich hab mir auch die Statistik mal vom letzten Saisonstart angeschaut. Wir haben nach 2 Auftaktsiegen 2-2 gegen Berlin gespielt, 0-0 gegen Mainz, 3-1 gegen Freiburg verloren und ich glaube 2-2 gegen Gladbach. Also, ich kann mich an die Diskussion auch noch genau erinnern, dass wir im Herbst also, Labbadia rausschmeißen wollten. So, also das, jetzt da gab es einiges. Ja, und jetzt hast du die gleiche Geschichte wieder. Und vielleicht nochmal ein Satz zu dem in Häkchen leichten Auftaktprogramm. Also, wenn man sich anguckt, dass wir ja praktisch vor einem Jahr noch Relegation gespielt haben und fast abgestiegen wären und jetzt ein gutes Jahr gespielt haben, auf jeden Fall mit Europa-League-Qualifikationen, das muss man definitiv auch so sagen. Aber dann sind das vielleicht auch die Gegner, wo wir eher sagen müssten, das ist unsere Augenhöhe, jetzt mal abgesehen davon, wie viel Geld da im Kader rumläuft. Aber wo sind das denn kleine Vereine für uns jetzt, für unsere Situation sportlich, wo wir herkommen? Und auf der anderen Seite, wenn das die Kleinen sind und wir ja scheinbar zu den Großen zählen, wovor haben wir denn dann Angst, wenn Dortmund, Bayern, Leipzig kommen? Also mit der da kannst Denke, du ja nur gewinnen. Genau, mit der Denke müssten wir ja in Häkchen jedes Mal auf Augenhöhe spielen. Also ich finde das, find das unheimlich schwierig und Demut ist da das richtige Wort. Ich bringe sogar noch ein Argument rein. Wenn es heißt, von wegen wir würden wieder gegen den Abstieg spielen, dann ist es ja genau richtig, dass wir gegen die Truppen Mainz, Köln und Paderborn, die ganz hinten drin stehen, die Punkte schon gewonnen haben. Ja? Also ich will damit nur sagen, wir müssen da, glaube ich, noch ein bisschen jetzt Zeit ins Land gehen lassen. Und das Gute ist, finde ich, ja, dass sich auch keiner aus der Mannschaft hinstellt und auch nicht aus dem Umfeld, auch nicht von den Verantwortlichen, wenn ich mit denen spreche und zu tun habe, die sich hinstellen und sagen, ja, ist alles super, wir haben schon total viel erreicht. Das macht keiner. Das Gegenteil ist nämlich richtig. Die sind alle eher angepisst, wenn die vor dir stehen und haben nur Unentschieden gespielt. Ja? Und das ist aus meiner Sicht insgesamt nicht unbedingt nur ein Qualitätsmangel, ja, warum wir da die Punkte haben liegen lassen, sondern das würde ich nochmal unter Reibungsverlusten am Anfang da verbuchen. Das ist ja auch das, was Glasner in den Pressekonferenzen halt auch gezeigt hat, dass er durchaus selbstkritisch ans Werk geht und auch selbst reflektieren kann, wie die Spiele denn ausgegangen sind. Und dass er sich niemals da hinstellt und sagt, was habt ihr denn, wir haben doch super gespielt. Sondern dass er eben wirklich auch echt kein Problem damit hat, irgendwie mal den Finger in die Wunde zu legen und auch Sachen mal oder Missstände mal klar anzusprechen. Ja, vor allem, wir haben ja auch, ich meine, überhaupt so einen Wechsel hinzubekommen von einem Trainer auf einen neuen Trainer, das kann einfach immer schief gehen. Also, da gibt es ja ganz viele Vereine, die stehen unten drin, kennen wir ja auch selber, wechseln dreimal in der Saison den Trainer und es läuft nicht. Dann gibt es andere Vereine, die sind erfolgreich, der Trainer geht weg, weil er halt erfolgreich ist. Und dann diesen Wechsel hinzubekommen und dann nicht zu sagen, ja, wir versuchen das System weiterzuspielen und irgendwie zu verbessern, sondern doch einen gewissen Systemwechsel hinzukriegen und doch so gut dazustehen, das finde ich schon wirklich eine beachtliche Leistung. Also es hätte ja auch ganz anders kommen können. Der Glasner kommt her, verliert die ersten 3 Spiele und der Baum brennt. Ne? Letztendlich haben wir aber auch, und jetzt das mal losgelöst von der rein sportlichen Situation, so nehme ich das jedenfalls ein Stück weit wahr, kann mich auch gerne wieder korrigieren, wenn man da anderer Meinung ist, aber so eine ganz komische Umfeldstimmung momentan. Also was so die Publikumsgeschichte angeht, Stichwort Europa League, da wurde das Fass aufgemacht mit echte Fans, die da nicht, die hinkommen und nicht echte Fans, die da nicht hinkommen. So ein bisschen in die Richtung äußerte sich ja dann auch Maximilian Arnold. Dann haben wir so eine Nummer gehabt wie gegen Hoffenheim, wo ja die aktive Fanszene oder die sich an diesem Stimmungsboykott beteiligt haben, noch kurz ausgepfiffen worden sind von den Leuten, die noch versucht haben mitzuklatschen in der ersten Halbzeit. Jedenfalls ist mir so aufgefallen. Und dann haben wir jetzt auch so eine Nummer wie ja, die Pyro-Geschichte von Mainz, wo man auch wieder drüber diskutieren kann. So eine Diskussion wie, bist ungeschlagen, 2 Punkte hinterm Tabellenersten, aber trotzdem spielen wir gegen den Abstieg. Was ist das für eine Gemengelage in Wolfsburg gerade, wenn du so Publikum und Umfeld diskutierst oder dir anschaust? Ich weiß ehrlicherweise auch nicht so richtig, wo das herkommt. Mich hat es schon eigentlich am Ende oder so ein bisschen gegen Ende der letzten Saison wirklich auch gewundert, dass eigentlich nie so eine richtige Europapokal-Euphorie aufgekommen ist. Also man sieht so, boah, wir sind zweimal fast abgestiegen und auf einmal ist die Mannschaft irgendwie nur noch einen Sieg davon entfernt, wieder Europa League zu spielen. Man hat jetzt nicht das Gefühl gehabt, in der Stadt oder auch im Stadion, boah, da ist jetzt wieder so, was ist das für eine geile Nummer und wir können ja was Großes schaffen. Und das kam letzte Saison nicht rüber und das kommt meiner Meinung nach auch in dieser Saison komischerweise nicht so rüber. Und das Tragische ist, wir hatten das ja schon mal. Also ich kann mich ja daran erinnern, auch sogar nach zweites, drittes Jahr nach Meisterschaft, wo es ja nun auch wirklich nicht gut lief teilweise, wo ich schon irgendwie das Gefühl hatte, so eine Zuversicht war da und ja, das wird wieder und der VfL und wir sind auch wer und wir kriegen das schon hin. Und ich glaube, man macht sich momentan wirklich auch so ein bisschen kleiner, als man glaube ich auch ist. So kommt mir das vor, auch von der Stimmung her, von der Euphorie ist im Stadion, klar, wenn die Mannschaft 2-0 führt, klar, dann kann jeder ist immer eine gute Atmosphäre da, ne? Aber wenn halt dann wirklich, ich sag mal, nur 10.000, man kann das über ganz viele Sachen natürlich auch erklären, bei so einem Europa-League-Spiel sind, aber man muss einfach auch wirklich ehrlicherweise, muss man auch ehrlich sein, bei anderen Vereinen, wir brauchen jetzt nicht mit den großen vergleichen, aber auch mit anderen kleineren Vereinen aus der Bundesliga, da kommen schon mehr als 10.000 Leute in aller Regel hin und da ist auch eine andere Euphorie da und ich weiß nicht, warum das bei uns nicht der Fall ist. In Wolfsburg sind natürlich wahrscheinlich auch viele zugezogen wegen Arbeit und so weiter. Da ist vielleicht diese Bindung einfach auch nicht so da, wie jemand, der jetzt seit 2-3 Generationen in irgendeiner Stadt oder so wohnt und da eine Beziehung zu hat. Also es macht ein bisschen den Anschein, als versucht man sich Probleme herzureden, die vielleicht einfach gar nicht da sind, einfach um sich daran aufzureiben. Ich meine, das ging natürlich auch wieder groß durch die Medien, die Geschichte mit den 10.000 Zuschauern gegen Alexandria in der Europa League. Das ist ein gefundenes Fressen, weil das gibt Klicks, das gibt Reichweite, so, da springt man gerne drauf auf, ob das jetzt die großen Sportzeitungen sind oder ob das jetzt eine normale Tagespresse ist. Aber ich meine, wenn das jetzt nicht so hoch gespielt wäre, weiß ich nicht, ob das hier wirklich so ein Megathema wäre. Aber nimmst du nicht diese, ich nenne es jetzt mal, latente Unzufriedenheit wahr, also was so das Umfeld und so weiter angeht? Also es ist nicht so, wo du sagst, also eigentlich, also das würde ich den Beispiel natürlich jetzt wieder zurück, also man macht sich Probleme, wo eigentlich gar keine sind. Ja, absolut. Doch, natürlich. Also es ist ich gucke mir dann die Kommentare an in Foren, in Blöcken unter den sozialen Medienkanälen vom VfL, wie die Diskussion ist nach dem Spiel und natürlich haben wir spielerisch Luft nach oben. Natürlich ist das System noch nicht zu 100% angekommen innerhalb der Mannschaft. Wie denn auch? Es geht ja gar nicht. Ne? Andere implizieren ihr Spielsystem über Monate, wenn nicht sogar Jahre, also Saisons. Also wo soll es herkommen? Ich meine, so ein Stück weit dann eben auch mal den Schaffenden in den Raum zu geben und die Zeit zu geben, da auch mal wirklich anzukommen und was anzupacken. Also nicht, ne, da, Schnips, los geht's. Oder Vollgas, keine Ahnung, wir müssen jetzt jeden hier wegpusten oder der Meinung sein, Mainz müssen wir 5-0 auswärts schlagen, verstehe ich nicht. Also woher? Also dadurch, dass man jetzt eine Saison gut gespielt hat und natürlich einen riesen 8-1 zum Abschluss hatte, sich damit nach Europa geschossen hat, super Saisonabschluss hatte, aber daher ziehen wir jetzt irgendwie einen Anspruch, weiß ich nicht, 2/3 der Liga irgendwie zu null und am besten zweistellig irgendwie aus der Arena zu schießen. Und sich dann halt gegenseitig noch so Nebenschauplätze aufzubauen und der eine kann nicht mit dem und der nicht da und jetzt habt ihr nicht geklatscht und ach, jetzt fangt er wieder an, na, dann machen wir nicht weiter. Also ganz ehrlich, wir sind doch alle da, um irgendwie 3 Punkte mitzunehmen, schönes Spiel zu sehen und unseren Verein anzufeuern. Und da kann ich mir nicht erklären, warum man in einer Situation, wo man sportlich, punktemäßig wirklich sehr, sehr gut aus den Startlöchern gekommen ist, warum man da vehement irgendwie so eine Streitsituation oder was auch immer vom Zaun brechen muss. Europapokal, Europapo. Ja, und müssen natürlich trotzdem eine Sache noch abhandeln, und zwar das, was da am Donnerstag auf uns zukommt. gegen die AS Saint-Étienne. Unser Auftritt im Europapokal, das, was wir uns ja verdient haben in der vergangenen Saison, da lief es im ersten Spiel nicht so gut für die AS. Die haben nämlich 3-2 in Gent verloren. Und das war aber so ein bisschen ein Spiel wie wir gegen Mainz, habe ich so einen Eindruck. Also die Genter, die haben, heißen die Genter eigentlich? Gentinesen. Die Gentinesen, ja. Die haben auch nur 6 Torschüsse gebraucht für die 3 Tore. War noch ein Eigentor irgendwie mit dabei, was das angeht. Und ja, aber unterm Strich haben sie verloren, die Franzosen, die ich ein bisschen stärker eigentlich eingeschätzt hatte als Saint-Étienne. Jan, du bist voll im Bild über den Gegner, ne, glaube ich. Ich bin absoluter Frankreich-Spezialist. Was man beim Wein, oder was? nee, tatsächlich ist Wein, naja, anderes Kapitel. Können wir mal irgendwie behind the scenes drüber reden oder sowas. Ja. Nee, also ich habe mal irgendwo aufgeschnappt, tatsächlich bei der Auslosung, dass wohl Gent irgendwie das schwierigste Los ist in dieser Gruppe. Ich muss bei Saint-Étienne tatsächlich total passen. Ich kann nur sagen, dass wirklich dass der Jugendverein ist von Guilavogie, aber irgendwo hört es dann auch auf. Und dass die sportliche Situation aktuell natürlich nicht überragend ist bei den Franzosen. Also Das ist wohl wahr. Ich sage mal, guter Zeitpunkt, da auswärts spielen. Die haben nämlich schon 5-mal verloren. Aber Timo hilft dir bestimmt jetzt aus der Patsche, was jetzt die Betrachtungsweise des kommenden Europapokalgegners angeht. Ich weiß nur, dass man da ganz beschissen hinkommt. Das hat der VfL auch auf der Website nochmal gesagt. Ich habe vorhin gelesen, so 600 Fans werden wohl mitkommen aus Wolfsburg. Und ja, das ist ein ganz schöner Akt, wohl da überhaupt erstmal hinzukommen über Düsseldorf und Lyon und so weiter. Und ja, sportlich kann man ja wirklich nur sagen, dass da wirklich da ganz schön Druck auf dem Kessel ist und dass es wohl auch so sein könnte, wenn wir da, ich sag jetzt mal, nicht nur 1-0 gewinnen, dass der Trainer dann dort vielleicht auch den Arrivederci oder wie es dann heißt, macht. Au revoir. Den Au revoir, genau. Und, Arrivederci ist türkisch. Ach so, okay. Ja, passt. Und deswegen, also ich denke, ganz ehrlich, man muss einfach unterm Strich kann man sagen, die sind halt schlagbar und wahrscheinlich muss man die auch schlagen. Wenn da nicht irgendwie Weihnachten auf Neujahr fällt, dann ist es dann ja, also möglich, das Ding zu gedrehen? Ich glaube auch, wir haben da ganz gute Chancen, weil ich habe mich natürlich total gut vorbereitet auf den kommenden Gegner. Wow. Also die sind relativ passsicher insgesamt, obwohl jetzt auch das erste Spiel verloren worden ist in der Europa League. Und die waren auch gar nicht so verkehrt unterwegs, was Ballbesitz angeht. Also es ist eher so eine Truppe, die darüber auch dann mitunter agiert. Zweikämpfe könnten so ein bisschen besser sein. Da holen sie nur 48 im Schnitt. Das könnte so ein bisschen unser Ansatz und unsere Chance sein. Wenn wir da ein bisschen auch im Kampfmodus auftreten, dann sollten wir da eigentlich eine ganz gute Chance haben. Der Kader selber, ja, wenn man da so ein bisschen mal drauf guckt, also Mathieu Debuchy in der Abwehr, schon 34, ja, den habe ich jetzt, den kenne ich noch, ja, und dann wird es so ein bisschen mau. Jan, du hast noch beobachtet, die haben einen ganz guten Stürmer, glaube ich. Naja, zumindest haben sie einen, der schon 3 Butzen gemacht hat. Allerdings nicht in der Europa League, sondern in der League One oder League 1. Aber dann hört es auch schon langsam auf. Ich glaube, die haben irgendwie 5, 6 verschiedene Stürmer mittlerweile eingesetzt. Also scheinbar hat sich das passende Rädchen da auch noch nicht gefunden. Wird abzuwarten sein. Soweit ich weiß, spielen die im 4-2-3-1 in einem ganz typischen. Vor allen Dingen, weil du es gerade auch angesprochen hast, die beiden Spieler, die wir jetzt gerade erwähnt haben, auch schon deutlich jenseits der 30, ne? Also Amuma, so heißt er, genau, auch schon 32, Debuchy 34 ja schon erwähnt, ne? Mittelfeld läuft dann noch Caballero, der ist auch schon 33, also eher so eine erfahrene Truppe, die da letztendlich auch wartet. Wie gesagt, auch der Jugendverein von Josua Guilavogui, ich glaube, der hat alle eingeladen in Frankreich, mit denen er was zu alle tun gab. 70. Alle, mit den allen, die da mal irgendwie was mit ihm zu tun hatten, die dürfen da alle ins Stadion sein. Eigentlich hat er, glaube ich, das Stadion zur Hälfte alleine ausverkauft mit seinen Verwandten, glaube ich. Dass es angeht. Aber es ist ja schön, dass solche Sachen auch immer noch mal möglich sind. Ja, Timo, dein Tipp für die Europapokalgeschichte? Ein Tor würde ich den Franzosen schon zutrauen. 1-3 für uns dann natürlich entsprechend. Ich gönne den Franzosen überhaupt nichts. Ich sage 0-3 und wir machen das hinten wie vorne und in der Mitte super souverän. Ja, okay, gut, teile ich jetzt noch nicht so ganz, aber wir werden es ja dann erleben am Donnerstag. Saint-Étienne ist 19. in der Ligue momentan. Ja. auch 8 Punkte und damit 10 schon weniger nach 8 Spielen als der Tabellenführer Paris Saint-Germain. Und ja, also da läuft es wirklich alles andere als rund. Und deswegen gehe ich mal auch davon aus, dass wir da auf alle Fälle ja, sehr gute Siegchancen haben. Aber das, wie gesagt, auch alles so ein bisschen vom Brett. Ich habe die, bis auf irgendwie mal einen kurzen Zusammenschnitt oder so, die Saison noch gar nicht spielen sehen. Insofern maße ich mir jetzt auch nicht an, da die... Wo steht denn Nizza? Da machen wir mal einen krassen Nizza ist Sechster. Ja, ja, gut. So ja, gut. 8-1, dann kannst du nachrechnen. Ja, ja, da machen wir mindestens auch Sechse. Gut, wollen wir nicht überheblich werden, aber Nizza auf Platz 6 mit 13 Punkten auch deutlich schon besser gestartet. Aber da muss ich natürlich auch noch einiges zurecht ruckeln, da man den 5-Punkte-Vorsprung bis auf Platz 5, ja, ist ja jetzt auch nicht, ist ja auch nicht unmachbar, sagen wir es mal so. Also deswegen müssen wir da nicht hochmütig anreisen, aber ich glaube, die Truppe tut das auch nicht und wünsche allen, die da mitfahren, VfL-Fans, dann einen tollen Auftritt da in Frankreich und dass wir dann auch die 3 Punkte mitnehmen. Der Eintracht-Braunschweig-Witz der Woche. Unterhalten sich ein Eintracht-Braunschweig-Fan und ein VfL-Wolfsburg-Fan. Sagt der Eintracht-Braunschweig-Fan, sag mal, hältst du mich eigentlich für dumm? Sagt der VfL-Fan, warte, ich gehe nur schnell das Einhorn füttern. Sagt der Eintracht-Braunschweig-Fan, okay, ich warte. Fan-Infos. Ja, und da möchte ich noch herzliche Glückwünsche ausrichten im Nachhinein, denn eine VfL-Legende ist in dieser Woche 60 geworden. Beste Glückwünsche an Sigi Reich. Ja, wollen wir noch singen? Happy Birthday to you, happy birthday to you. Happy Birthday, lieber Sigi, happy birthday to you. Ständchen im Wölferadio, Sigi, ja, alles Gute auf die nächsten 60. Hingewiesen sei auch jetzt und damit auch ein verbundener Glückwunsch an unsere Wölfinnen auf das nächste Spiel in der Champions League gegen Twente Enschede aus Holland. 16. 17. Oktober ist Spiel in Wolfsburg zunächst und dann Rückspiel 30. 31. Oktober. Champions League der Frauen, da soll es ja auch ziemlich weit gehen. Drücken wir natürlich auch die Daumen, dass das klappt. Und dann sage ich es an dieser Stelle auch immer noch mal gerne, Wölfe Radio Arena Live gibt es leider nicht im Europapokal, auch nicht im DFB-Pokal, aber wieder am kommenden Sonntag in der Bundesliga. Da meldet sich der alte Lenny vom Reporterplatz, Wölfe Radio Arena Live, 15:15 vom Spiel gegen Union Berlin. Schöner Slogan, hat sich da ja auch unsere Marketingabteilung, glaube ich, ausgedacht, in die Richtung, ja, Traditionsverein grüßt Bundesliga-Neuling oder freut sich auf Bundesliga-Neuling. Ja, ist ja ganz nett. Die Berliner haben da ja auch entsprechend gekontert, irgendwie mit so einem Rotkäppchen-Spot. Ich weiß nicht, ob den einer gesehen hat. Müsst ihr euch mal reinziehen bei YouTube. Ist ganz lustig. Ja, und das werden wir dann sehen. 3 Punkte wäre natürlich nochmal super, um dann auch ja, in die, Anführungsstrichen, noch schwereren Wochen zu starten, zumindest nominell, wenn man da auf die Gegner schaut, die dann noch kommen. Aber das wäre natürlich super. Aufsteiger zu Hause muss eigentlich drin sein. Ein Sieg, seht ihr auch so, ne? Jupp. Na klar. Ja, gut. Einigkeit am Ende einer Wölfe-Radiosendung finde ich super. So soll es sein. Und bedanke mich ganz herzlich bei meinen beiden Gästen heute. Das war einmal der Jan. Gerne, gerne. Ja, und Timo. Danke. Ja, schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend auch. Ja, also jetzt habe ich dich wieder reingeschnitten vom Anfang. Ja. Timo musste nämlich schon weg. Ja, nein, Spaß. Ja, ansonsten hoffe ich, dass euch die Sendung wieder gefallen hat. Schreibt es mir wie immer im Wolfsblog gerne oder bei Facebook und sagt dann auch mal gerne, wie ihr meine Gäste hier gefunden habt. Die dürfen natürlich auch benoten, mit Schulnoten von 1 bis 6. Obwohl die, 1 Noten, bis 3. Die Noten 1 bis 3 braucht er, glaube ich, nicht. Alles gut, mir kann keiner was versauen. Ich habe mehr Punkte geholt als Malte. Sehr schön. Ja, das ist natürlich auch so ein Battle bei uns so im Wölfe Radio Arena Live-Team, wer dann letztendlich dann auch die meisten Punkte holt. Und sie merkt dann schon, da herrscht ein harter Konkurrenzkampf und eine harte Stimmung manchmal auch. Ich muss da ein bisschen drauf achten. Ja, deswegen nochmal vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann holen wir jetzt erstmal die 3 Punkte in Frankreich für die Europa League und dann holen wir am Sonntag die 3 Punkte gegen Union Berlin und dann ja, wird auch die Stimmung wieder besser bei uns und dann finden wir es alles super, was wir in Wolfsburg machen und bis dahin sage ich, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht, mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn